1. Die Hungersnot im Land wo Jedok se schwer wiegend. 2. Nachdem SIE das gesamte Getraid, das SIE aus Ägypten mitgebracht hatten, verbraucht hatten, befahl er Vater ihnen, ernu Dorfing zu reisen, im Getraid für SIE zu kaufen. 3. Daraufhin erwidet Judah im, der Mann hat uns eindringlich gewarnt, das wir ihm nicht wieder begegnen dürfen, SSI denn, wir bringen unseren Bruder im IT. 4. Wenn du bereit bist, unseren Bruder im IT uns zu schicken, wer denn wir nach Ägypten reisen und Getraid für dich erwerben. 5. Falls du in uns Jedoch nicht mitgibst, wer denn wir die Reise nicht antreten, da der Mann uns unmissverständlich mitgeteilt hat, das wir im one unseren Bruder nicht wieder erscheinen dürfen. 6. Israel entgegnet, warum hat er mir dieses Lied zugefügt, dem Mann offenbart, dass er noch einen weiteren Bruder hat. 7. SIE erwideten, der Mann erkundigt sich se detailliert nach uns und unserer Familie, in dem fragte, ob unser Vater noch lebe und ob wir noch einen Bruder hatten. Wir gaben ihm daraufhin wahrheitsgemäß Auskunft. Why hatten wir wissen können, dass er Verlingen word, unseren Bruder mitzubringen? 8. Judah sagt zu seinem Vater Israel, gib mir den Jungen mit, damit wir aufbrechen und Dorthing reisen können, im Leben zu bleiben und nicht zu sterben, weder wir noch du noch unser Kinder. 9. ICH übernehm die Bürgschaft für ihn, du kannst mich persönlich für ihn während wirklich machen. Sollte ICH in DIR nicht zurückbringen und vor dich stellen, so will ICH mein Leben lang die Schuld dafür tragen. 10. Hatten wir nicht unnötig gesorgt, so hatten wir in der Swisschenzeit bereits Zweimalhin und Hereisen können. 11. Daraufhin antwortet ihnen Vater Israel, wenn es unvermeidlich ist, dann tut folgens, nehmt etwas von den Bessen Erzunissen des Lands in euren Sacken mit und überreicht dem Mann ein Geschenk, bestehend aus etwas Balsam, Honig, Gewürzen, Myrrhe, Pistazien und Mandeln. 12. Nehmt außerdem die Gleichmensch Geld noch einmal mit, einschließlich des Gelds, das zuvor in euren Sacken gefunden hat, denn es konnte sich einen Item handeln. 13. Nehmt euren Bruder ebenfalls mit, brecht auf und kehrt zu dem Mann zurück. 14. Möge Gott, der Allmächtige, bewirken, dass der Mann euch Barmherzigkeit erweist und euren anderen Bruder Zoe Benjamin mit euch sehen lasst, ICH selbst muss mich dem Schicksal fügen, falls ICH mein Kinder verliere. 15. Die Männer nehmen das erwant Geschenk, zusätzliches Geld und Benjamin mit sich, brachen auf, reisten nach Ägypten und traten vor Joseph. 16. Als Joseph bemerkt, dass Benjamin unter ihnen war, befahl er seinem Hausverwalter, für dies Männer in mein Haus, schlagt ein Tier und bereite ein Mahl zu, denn sie sollen mittags mit mir speisen. 17. Der Hausverwalter führte Josephs Anweisung aus und brach die Männer in dessen Haus. 18. Die Männer fürchteten sich, als sie in Josephs Haus geführt wurden und sagten, man bringt uns hinein wegen des Gelds, das bei unserem Ersten besuch anerklärlicherweise in unseren Sacken wiedergefunden wird, sie wollen uns überfallen, uns angreifen und unsamt unseren Eseln zu Sklaven machen. 19. Daraufhin erhörten sie sich Josephs Hausverwalter und sprachen in am Eingang des Hauses an. 20. Sie sagten, bitte, mein Herr. Wir sind das erste Mal hier hergeriest, ausschließlich am Getraid zu kaufen. 21. Als wir Jedoch in unsere Herberge ankamen und unser Sack aufnieten, fand sich das Wohlgewicht des Gelds Jeds einzelnen oben in seinem Getraid Sack, dieses Geld haben wir nun wieder mitgebracht. 22. Wir haben auch zusätzliches Geld mitgebracht, im Getraid zu erwerben, die wir nicht verstehen, wer uns das Geld in die Sack gelegt hat. 23. Erwidet, beruhigt euch und seid unbesorgt. Ihr gotten der Gott yours Vaters hat euch heimlich einen Schatz in your Sack gelegt. Ihr Geld ist bei mir angekommen. Anschließend führte Simeon zu ihnen heraus. 24. Danach führte die Männer in Josephs Haus, gab ihnen Wasser, damit sie ihr Fass was chen. Konten, und versorgte ihr Esel mit Futter. 25. Anschließend bereiteten sie das Geschenk vor und warteten auf Josephs Ankunft am Mittag, da sie erfahren hatten, das SIE dort Speisen werden. 26. Als Joseph das Haus betrat, überreichten SIE ihm das mitgebracht Geschenken von Eitan sich T vor ihm. 27. Er erkundigt sich nach ihrem Wohlergehen und fragte, geht es ihrem alten Vater, von dem erberichtet hat, gut? Lebt er noch? 28. SIE erwiderten, deinem Diener, uns ihrem Vater, geht es gut, lebt noch. Debevenaten SIE sich ernüt erfürchtig. 29. Als Benjamin, seinen leiblichen Bruder, erblickt, fragte ist das ihr jüngster Bruder, von dem mir ersalt hat? Und es sprach, Gott moge dir nicht erweisen, mein Sohn. 30. Joseph brach das gesprach jedoch abrupt ab, da von tiefer Rührung überwältigt word, als seinem Bruder gegenüberstand, und suchte einen Ort, seinen Tränen freien Lauf zu lassen. Foldlich zoge sich in ein inneres Gemach zurück und weinte dort. 31. Anschließend wusche sich das gesicht, Kurti zurück, beherrschte sein Gefühl und befahl, serviert das Essen. 32. Man serviert im separat, den Bruden separat und den Ägypten, die mit in Speisen, ebenfalls separat, die Ägypten nicht gemeinsam mit Hebräen essen dürfen, weil dies für SIE als Veren Reinigung gilt. 33. SIE nahmen ihr Platz vor ihm ein, Jordnet nach ihrem Alter, vom Altesten bis zum Jüngsten, was die Männer einander stund anblicken ließ. 34. Anschließend ließe ihnen von den Speisen servieren, die vor ihm standen, Benjamin erhielt debi ein fünfmal grossier Portion als alle anderen. Danach tranken SIE mit ihm und waren fröhlich gestimmt.